Alle Menschen hatten nun die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie vom Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, auf Form wir Lehmziegel und brennen sie zu Backstein. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel. Und machen wir uns damit einen Namen, dann werden wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr ab, um sich Stadt und Turm anzusehen, und die Menschenkinder bauten. Er sprach: Seht nur, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und alles das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Aufsteigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie. Und von dort aus über die ganze Erde, und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum nannte man die Stadt Babel, was nichts anderes heißt als Mörser. Denn dort hat der Herr der Sprache die Sprache in alle Welt verwirrt. Von dort aus hat der Mensch sich über die ganze Erde zerstreut. Babel. Babel. Babel, Turm baut Babel, Babel. Auf der ganzen Welt verstreut. Wir werden immer mehr, man kann. kann uns nichts mehr sagen. Auf dem Turm nach Babel. Babel.